Nicht du schon wieder. So, da sind wir nun mit einem weiteren Call. Diesmal Moa, der olle Neger und der olle Weirdo, der Ingo, diesmal dabei. Mhm. Und ja, wir haben jetzt wieder mal vielleicht ein bisschen älteres Thema, wo ich jetzt letztens erst wieder drauf gestoßen bin. Anita. Anita, unsere Lieblingsfotze, muss ich einfach so gerade heraus sagen. Es ist unfassbar, was die Frau jedes Mal wieder hinkriegt und mit was für einem Product Value sie das praktisch auch produziert mit ihren Videos. Es geht natürlich um ihre hübsche Reihe Tropes vs. Woman in Videogames. Season 2 diesmal. Season 1 werde ich vielleicht irgendwann nochmal nachholen, aber... Da ist mir so richtig schön der Arsch geplatzt. Ich wusste ja noch nicht mal, dass es eine Season 2 gab. Und dann bin ich über irgendeinen anderen YouTuber draufgekommen, so, hä, das kannte ich noch gar nicht. Die hat was Neues gemacht. Und dann habe ich mir das tatsächlich angeguckt und habe mich schrecklich drüber aufgeregt. Und dann habe ich das Ingo geschickt und habe gemeint, wie sehr ich mich drüber aufrege. Und er dann so, ja, nee, ich sehe das alles ein bisschen gechillter. Und ich dachte so, nee, das kannst du gar nicht gechillter sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann lass uns den Call drüber machen. Und deswegen sitzen wir jetzt eben auch hier. Und es geht halt bei Anita wie immer typisch darum, ja, Frauen werden ja so schlecht porträtiert und hast du nicht gesehen und mein Penis ist nicht groß genug, E-Penis, Entschuldigung. Und ja, ich sitze halt da und denke mir so, was für ein Bullshit. Und jetzt möchte ich als erstes mal, weil ich es mir noch nicht mal angehört habe, habe ich mir gedacht so, nee, komm, das hörst du dir erst im Call an, was der Ingo eigentlich so unerregend an dem Ganzen findet oder unaufregend. Ja, einfach grundsätzlich die Idee, dass du halt die, ob das jetzt Videogame-Branche ist oder Comic-Branche oder Nerd-Branche im Allgemeinen, grundsätzlich kannst du die, meine ich, schon für alles eigentlich an. Feminismus ist Rassismus, alles Mögliche in dem Moment, in dem du nämlich Klischees befeuerst, was halt, was weiß ich, wenn Conan der Barbar durch sein Fantasy-Land streift oder ob das Spider-Man ist, der auch, von dem es genug Ass-Shots gibt, obwohl er ein Mann ist. Das Problem ist halt immer, dass sich halt das Thema Feminismus verkauft oder dass das sozusagen der Business-Anteil ist. Die Kritik, die geäußert wird, ist aber durchaus psychologisch meiner Meinung nach berechtigt, weil viele von diesen Sachen sind nun mal basierend auf gesellschaftlichen und kulturellen Klischees, die wir ja so oder so auch nicht loswerden, weil das Auge, gerade bei Videogames, tut auch mitessen. Und natürlich sind dann kommt es dann aufs Genre drauf an und auf deine Zielgruppe, aber viele von den Hauptverkaufsdingern in der Videogames oder in der Comicbranche oder so, die haben viele von diesen Themen, nehmen die immer noch nicht ernst oder tun es mehr oder weniger. Also ich sag mal so, sie helfen der Sache nicht. Also ich wüsste nicht, wo ich sagen würde, dass es jetzt ein Videospiel gab, was der Rolle der Frau in der Gesellschaft geholfen hätte oder wo man hätte sagen können, ah ja, das ist ein Spiel, das tut mich als Mann, das gibt's auch bei Filmen ganz selten, dass du es tatsächlich hinkriegst, einen weiblichen Hauptcharakter zu haben und du sitzt als Mann davor und du tust dich eher reinfühlen oder du tust die Perspektive von dieser Hauptperson annehmen, anstatt dir auf den Arsch zu gucken oder sie halt einfach nur als geil oder als Pornomaterial anzusehen, weil das ist nämlich die Kunst, weil die Gesellschaft ist schon sehr lange gewöhnt, egal ob das alte, im alten Beispiel irgendwelche Romane sind von Goethe oder irgendwelche Bücher, die Klassiker geworden sind. Hemingway hat, glaube ich, nur männliche Hauptcharaktere geschrieben und das sind alles so Sachen, wo sich die Lager immer schon geteilt haben und natürlich befeuert das so Feminismus-Videos zu Videogames. Die helfen der Sache in dem Sinne auch nicht, weil sie natürlich auch Lager bilden. Und aber wenigstens adressieren sie das Problem. Sie reden darüber, dass es da eines von wahrscheinlich vielen eher Problemen gibt, die nicht positiv angegangen werden, sondern die eigentlich eher nur als Verkaufsmaterial gelten, weil wenn du das, wie die Gesellschaft funktioniert, dass wenn du als Mann eine Geschichte präsentiert kriegst oder irgendwo vor einem Medium sitzt und da gibt es einen weiblichen Hauptcharakter, dann fällt es den Männern oder als Mann fällt es dir immer noch schwer, allein aus der Prämisse der Gesellschaft, dass es fällt jetzt schwer, dich da reinzuversetzen in diese Figur, als du bist jetzt diese Frau. Während für die Frauen war das schon immer, sie mussten das tun, weil es gibt einfach hauptsächlich viele männliche Hauptcharaktere. Und diese männlichen Hauptcharaktere, die haben eigentlich meiner Meinung nach keine Chance, anstatt sich dann in diesen Stories, in diese Person hineinzuversetzen. Mal ganz abgesehen davon, dass es keine Kultur bei den Frauen gibt, dass sie einen Hauptcharakter, weil er so badass ist, sexualisieren. Außer bei The Witcher könnte ich mir vorstellen, dass es da genug Gamer-Viber gibt, die da so drauf sind. Aber warte mal. Oder Anime. Du hast dich da jetzt, glaube ich, gerade ein kleines bisschen verrannt gehabt, weil wenn ich das gerade richtig verstanden habe, du hast gesagt so, ja, weibliche Hauptcharaktere, die nicht sexualisiert werden, und dann nimmst du The Witcher mit fucking Ciri oder ich weiß nicht, wie die rothaarige Schlampe heißt oder die schwarzhaarige Schlampe. Jennifer? Nein, ich meinte Geralt. Ich meinte von der Sicht der Frau, die ja Geralt dann spielt in diesem Spiel. Und Geralt ist vielleicht einer der Charaktere, wo ich noch sagen würde, den könnte man als Gamer-Nerd-Frau durchaus auch sexualisiert sehen, so wie wir, wenn wir, weiß ich nicht, mit den Silent Hill Girls spielen oder so. Und was ist mit Batman und Robin, die in absolut engen Spandex-Bezügen durch die Stadt rumrennen und fliegen? Ja, das ist auch ein Beispiel. Metal Gear Solid 4, Snake, der eigentlich grundsätzlich, der einen super Body hat und die ganze Zeit, also noch enger, und der hat nichts mehr an. Oder Metal Gear Rising Revengeance, der Typ hat auch eigentlich, gut, er ist fast nur noch ein Cyborg, aber hat dadurch halt auch fast nichts an. Superman, es gibt so viele Sachen, du musst dir nur mal Mortal Kombat auch zum Beispiel angucken, oder Mortal Kombat vs. DC, also es tut mir leid zu sagen, ja gut, die werden halt, die sind nicht sexualisiert, ist Schwachsinn, weil es genug solche Charaktere gibt, die halbnackt auch als Männer so rumrennen. Gut, okay, ja, das stimmt schon. Und das ist eben auch einer der Punkte, wo wir es gerade von diesen Männlein-Weiblein-Vergleich haben, die ja grundsätzlich bei so einer Debatte immer dabei sind. Aber sie beschwert sich in ihrer Videoreihe die Body Diversity in Videogames. Also ist jetzt zumindest der Titel, ich glaube, des zweiten Videos der Reihe. Und da nimmt sie als Beispiel League of Legends her. So, bei League of Legends, klar, da hast du die weiblichen Charaktere, die sehen alle zum größten Teil sehr sexy aus, außer die, ich nenne es mal, leicht tierischen Wesen, wie jetzt zum Beispiel, da gibt es irgend so eine Schlangenlady oder so. Da ist der Oberkörper natürlich immer noch hot und sexy und 10 out of 10 would bang again. Und die Männer währenddessen haben halt, der eine ist muskulös, der andere ist klein und schmeißt mit irgendwelcher Scheiße rum, der andere ist fett wie ein Fass und so weiter und so fort. Und hier kommen wir zu einem der allergrößten Probleme an Anita Sarkeesian und an der Agenda, die sie treibt, ist, was sie tut, ist einen extrem kleinen Teil der Spielebranche nehmen, also nicht von der Spieleranzahl her, sondern von der Spieleanzahl an und für sich. Ich meine, gut, man kann der Frau nicht ansetzen und sagen, okay, du musst jetzt alle Spiele kennen, die es auf dem Markt gibt und die es jemals gab, weil, ne, wer kann das schon von sich behaupten? Aber ja. Sie nimmt sich so ein populäres Spiel raus, lässt aber andere populäre Spiele, wie jetzt zum Beispiel Star Wars Knights of the Old Republic, das MMO-Spiel, ich weiß gar nicht, ob es das Knights of the Old Republic war, zum Beispiel jedes MMORPG. Natürlich, wenn du eine Frau spielst, bist du genauso sexualisiert. Das finde ich persönlich, vor allen Dingen bei Asia-MMOs, finde ich das extrem hässlich. Aber es gibt halt auch genug Rollenspiele, wo du dir zum Beispiel geschlechtsmäßig aussuchen kannst, bin ich Männlein oder bin ich Weiblein? Und du hast keinen Unterschied darin. Mass Effect zum Beispiel, eine der größten Trilogien, die es gibt, sieht die Femshep jetzt im Vergleich zum Man Shepard so viel übersexualisiert aus in dem ganzen in der ganzen Armor, die sie anhat? Nein, tut sie nicht. Hat sie irgendwelche Nachteile oder Vorteile dadurch, dass sie weiblich ist oder du männlich spielst? Nein, hast du nicht. Und davon gibt's Dutzende fucking Rollenspiele. Nimm allein die ganze fucking Elder Scrolls-Reihe. Und das ist was, wo ich das Problem halt sehe an ihr und ihrer Agenda, einfach, dass sie sich sehr spezielle sehr polarisierende Sachen rausnimmt, um ihre Agenda zu pushen, aber kein diverses Bild abliefert von dem, wie es eigentlich auf dem Spielemarkt tatsächlich aussieht. Und dein Punkt, dass man sagt so, ja gut, diese Identifizierung, dass der Mann sich nicht mit einem starken weiblichen Charakter identifizieren kann, das ist aber kein Problem von den Spielen, das ist ein Problem der Gesellschaft dann aber. Ja, korrekt, ja. Und, es gibt ja durchaus Medien oder spezielle Filme oder so, die halt wenigstens versuchen, daran was zu ändern. Aber ich gebe dir klar recht, dass es 90% der Dinge sind halt einfach so. Ein sehr gutes Beispiel ist ein sehr aktuelles Spiel. Und dann nehme ich gleich noch einen Kontrapunkt. Ist ein sehr aktuelles Spiel, ist Horizon Zero Dawn. Da hast du einen weiblichen Hauptcharakter, der fucking badass ist, also wirklich fucking badass, wird er zumindest über die Zeit, weil du musstest dir ja alles erst rantrainieren. Und da ist von Übersexualisierung nicht die Bohne zu sehen. Ich meine, gut, das konnte sie in ihrer Videoreihe, die ist von 2016, ich glaube Oktober bis September, konnte sie das natürlich nicht reviewen, weil, ne, wie willst du das machen, wenn das Spiel nicht raus ist oder es mit in Betracht ziehen? Aber das Spiel ist zum Beispiel auch bekannt genug, also es hätte eine Erwähnung von ihr irgendwo geben können. Nein, stattdessen wird grundsätzlich als starke Frau immer Lara Croft genommen. Ja, aber das außerdem übrigens, Lara Croft ist auch ein Kackbeispiel eigentlich, weil wenn du dir mal überlegst, was diese Frau für Qualitäten und Skills eigentlich mitbringt, dann ist das schon ein Badass-Charakter, der halt einfach nur, der auch eigentlich meiner Meinung nach recht positiv gesehen werden kann. Wenn du, ich wüsste jetzt nicht, was an dem Charakter jetzt unbedingt sexistisch sein soll. Oder gerade auch in der Reboot-Fassung wahrscheinlich eher weniger mittlerweile, aber in der Pre-Reboot-Zeit, da war es schon extrem krass, dass Lara Croft übersexualisiert wurde, ja, über ihre Skills hinaus. Da kannst du dich ja bei diesen alten Sachen und wie gesagt bei diesen ganzen Trope-Klischees kannst du dich genauso gut an diesen alten Actionheld-Movies orientieren mit Bruce Willis und mit Conan und mit Arnold Schwarzenegger. Und das war ja auch mal über die ganzen 80er hinweg, war das ein Männerbild, das einfach. Das war gerade in und jetzt mittlerweile sind wir bei diesen Hipster-Männern. Aber im Grunde verändert sich die Gesellschaft da ja nicht. Das heißt, heutzutage, wenn du jetzt als Conan rumläufst, dann wirst du trotzdem auch für dumm gehalten. Ja, automatisch. Genauso wie früher der Hipster, wenn der rumgelaufen wäre, dann wäre das halt kein echter Mann gewesen. Und meiner Meinung nach, die Gesellschaft verschiebt da ja immer nur so ihre Tropes und ihre Klischees, wie sie gerade haben möchte und ihre Trends. Und jemand wie Anita tut mehr oder weniger einfach nur sich verkaufen durch diesen Fokus. Und ich möchte da nochmal betonen, alles, was sie anspricht oder die Dinge, die sie als Beispiele rausnimmt, sind für mich auch relevante Probleme, die allerdings eben von ihr verkauft werden, einseitig und aus einer einseitigen Perspektive, obwohl es halt für die männlichen Charaktere haargenauso gelten kann. Das bedeutet ja nicht, dass sie totalen Schwachsinn redet, sondern es bedeutet nur, dass sie mit Absicht die andere Sicht, den anderen Part ausblendet, um halt, weißt du, damit der Kanal überhaupt läuft, weil niemand möchte das halt. Also das ist einfach ein Ding, was halt nicht funktioniert. Du kannst nicht sagen, wir sind gegen Männer oder wir sind gegen Frauen, aber du kannst nicht sagen, du bist gegen beide, du kannst nicht sagen, du bist für beide oder so. Das ist einfach, wenn du viele Klicks haben willst und wenn du überhaupt deinen Punkt durchsetzen möchtest, dann kann ich das halt als Business-Entscheidung relativ verstehen, weil es gerade im Augenblick Sinn macht und trotzdem die Kritik, die sie bringt, ist ja was, wo ich auch sagen muss, mir wäre schon lieber, wenn die Frauen oder die weiblichen Charaktere so ausgebaut wären, wie sie sich das wünscht, aber dann natürlich auch, würde es genauso auch für die männlichen Charaktere gelten oder dass auch gerade, wenn wir jetzt von Metal Gear Solid reden oder von der allgemein der Darstellung von diesen hübschen Männern, die halt aus dem Anime dann rüberkommen in die Videogames oder was halt einfach so allgemein dieses Bild ist, um halt auch die Final Fantasy Männer und was weiß ich, was ja auch dann so ein... Kommen wir nicht wieder mit Final Fantasy, Mann. Ja, aber das ist ja praktisch der Gegenpol, dass diese Männer, die aus Japan kommen, mehr oder weniger in die Videogame-Branche, dass die wiederum übersexualisiert sind und halt auch sag ich mal, wo dann auch an der Story gespart wird und wo es dann auch mehr Soap-Drama für die Frauen viel ist. Und gerade innerhalb von diesen Rollenspiel-Stories und so, dass der Mann eigentlich, es ist zwar ein bisschen mehr sophisticated als Twilight, aber am Ende vom Tag ist es auch dieser sparkly Twilight-Vampir-Typ-Charakter. Und natürlich wäre es besser, wenn wir das Ganze abschaffen könnten. Das heißt, wenn du einfach sagst, wir nehmen diese ganzen Bewegungen und wir nehmen Anitas Punkt und wir nehmen den Punkt von den Männern und wir tun das alles in ein Ding zusammen und sind einfach dafür, dass allgemein mehr Abwechslung herrscht und dass allgemein Charaktere einfach gescheit geschrieben werden. Und ich meine, Horizon ist halt nicht die Norm, sondern jetzt kannst du von Horizon reden, weil es da ist und weil man da jemanden hat, wo man auch gezwungen ist, dadurch, dass es wirklich Open World ist, aber gleichzeitig bist du auch als Mann, du kannst dir da keinen Mann als Hauptcharakter erstellen, wie bei Skyrim und so. Ist bei den Tomb Raider Reboots ja nicht anders. Ja, aber ja gut, aber bei den Tomb Raider Reboots würde ich schon sagen, dadurch, dass es halt so ein Jailbait-Charakter ist, der auch durchaus sexy angezogen ist, bist du als Mann oder wenn du als Mann eher in. Weil du darfst nicht auch immer. Hast von deinem du, ich muss da aber mal fragen, weil du gerade sagst, okay, ist sexy angezogen. Hast du Teil 1 des Tomb Raider Reboots gespielt? Ich hab's als Let's Play komplett gesehen. Die Frau ist 90% der Zeit dreckig und blutig und ja, hat Schmerzen. Ja. Ja. Du verstehst nicht, dass... Okay, den Fetisch kann ich vielleicht nicht ganz nachvollziehen und teilen. Nein, das ist kein Fetisch. Das wird immer dann nachgesagt. Aber das ist eine ganz normale freudsche Theorie, auch wenn diese Frau dauernd am Stöhnen ist und dauernd am sich verletzen und was weiß ich. Und du hast trotzdem da einen Charakter, den du spielst, der relativ eng anliegende Klamotten trägt und der halt mehr oder weniger da brutal durch die Gegend gekloppt wird von Männern. Das ist Gewalt von Männern an Frauen wirkt auch sexuell stimulierend für Macho-Männer und für Männer, die grundsätzlich oder allgemein für Männer, ja. Das braucht man mir nicht sagen, dass das kein grundlegendes biologisches Ding ist, was auch einfach getriggert werden soll in solchen Situationen oder was halt auch gerade von gerade Zombie, denk mal an die ganzen Zombie-Filme oder die ganzen Zombie-Comics oder whatever. Da ist auch meistens immer so irgendwie so ein Tick Sexualität schwingt da immer mit und oder Jason, ja, die Freitag der 13. Filme, die Michael Myers Filme, die Freddy Krueger Filme, dieses ganze Horrorgenre basiert nur darauf, dass du geile Teenagerinnen hast, die Jailbait sind und die abgeschlachtet werden und das ist trotzdem sexualisierend und diese Sachen sind halt, du darfst nicht immer von deinem eigenen Mindset ausgehen als Mann, sondern du musst dir immer überlegen, wenn ich jetzt mal, um halt die Sicht der Feministin zu überlegen, wenn ich einen Macho-Mann habe und der entsprechende Ansichten gegenüber Frauen hat, entkomme ich bei diesem Spiel, habe ich da irgendwie die Möglichkeit, das den Charakter zu sexualisieren oder muss ich mich da reindenken? Und du musst dich bei Horizon im Vergleich zu Tomb Raider, musst du dich bei Horizon, wenn du das Spiel wirklich spielen willst, dann hast du relativ wenige Ansatzpunkte oder relativ wenig Chancen, das zu umgehen und dich nicht in diesen Charakter hineinzufühlen oder repräsentieren zu lassen, weil dann macht die Story, das funktioniert bei diesem Spiel nicht. Das kannst du bei Tomb Raider machen, weil du kannst dann mit Absicht dauernd irgendwie Lara... Die Kamera Mikkel so drehen, dass er... Ja. Ja, ja. Ach Gott, du hast gerade noch was gesagt gehabt, wo ich echt abgehen wollte, aber dann wollte ich dich nicht unterbrechen und jetzt hab ich's tatsächlich vergessen, was es war. Nee, komme ich gerade auch nicht mehr drauf. Okay. Das ist schade. Ja. Nee, aber genau, das war der Punkt mit, ja, wir nehmen die Ansichten, aber mal ernsthaft, zur Zeit oder zumindest in den letzten Jahren gibt es das Gefotze darum, dass sich eine Frau sexy anziehen und sexy aussehen darf, ohne gleich als Sexsymbol vom Mann angesehen zu werden. Und ich sitze da und denke mir dasselbe bei Spielen. Wieso darf die Frau, egal ob Lara Croft, und da komme ich jetzt zum Beispiel zu Nier Automata, das ist ein Spiel, das ich gerade spiele, und das ist praktisch ein Panty-Shot-Simulator. Also, es nimmt diese Situation auch überhaupt nicht ernst. Allein, dass es Androiden sind, die im Gothic-Lolita-Outfit auf die Erde gehen, um mit Schwertern gegen Alien-Roboter zu kämpfen. Also, das allein ist schon, das Setting ist so dermaßen hart dämlich, dass man, also, ich kann Sexistisches nicht hernehmen, weil es einfach schön zum Ansehen ist. So, und jetzt muss ich mir die Frage stellen. Heutzutage, damals mag das vielleicht noch was anderes gewesen, aber heutzutage, darf ein Videospielcharakter gar nicht mehr geil aussehen? Darf eine Frau nicht mehr geil aussehen in einem Videospiel? Nein, darf sie, aber ich gebe dir mal ein typisches Beispiel, was ich auch durchaus sexistisch empfunden habe. Und zwar der Einfluss von der neuen Harley Quinn durch Suicide Squad. Harley Quinn war einer meiner Lieblingscharaktere schon immer gewesen, weil grundsätzlich ausgehend von einem Doktortitel, von einer Psychotherapeutin, die dann aber genauso brutal und verrückt wird wie der Joker, die Grundprämisse muss bleiben, dass sie sich in den Joker verliebt, aber der Joker ist in fast jeder Comicfassung von den alten Sachen ist der Joker ein hässlicher Bastard, ein ultra hässlicher Wichser, von dem du dir Da musst du halt echt Banane im Kopf sein und du kannst dich eigentlich nur in seine verrückte und irre Persönlichkeit und in seine Ideale verlieben, ja? Und nicht in seine Visuals. Genau. Und mal abgesehen davon ist der Charakter, der durch Suicide Squad eingeführt wurde, wo haufenweise Mädels dann zu Halloween rausgehen als Harley Quinn, als diese spezifische Harley Quinn verkleidet, ist übermäßig sexualisiert. Wenn du dir das Original Harley Quinn Kostüm anguckst, dann ist das einfach was mehr irre wirkt, ja, was weniger. Natürlich hat die dann immer noch einen geilen Arsch und du kannst, wenn du Comic-Nerd bist, dann kannst du die immer noch geil finden, gerade in diesem Harlequin-Ganzkörper-Outfit. Aber es ist nichts, was den Standard-Primaten als Macho-Mann sozusagen ansprechen würde, wenn da eine in diesem total Ganzkörper-Harlequin-Outfit rumläuft. Stattdessen haben sie übersexualisiert dargestellt, haben den Joker dann auch noch sexy gemacht, also sexy im Vergleich zu allen anderen Darstellungen und haben jede Art von chaotischer Verrücktheit abgedämpft, haben eine richtige Roman-Story, Romeo und Julia mäßig, die Harley aber eindeutig in die absolute hundertprozentige Abhängigkeitsrolle führt und zusätzlich dazu, es gab keinen Hinweis auf die Thelma und Louise Dynamik zwischen Harley und Ivy, es gab keine... Ja gut, da muss ich dir aber echt mal kurz reingrätschen, also du redest gerade von Film, das ist ein komplett anderes Metier als Videospiele. Nein, ich wollte gerade den Sprung nämlich machen. Diese neue Harley Quinn, wie die aufgemacht dargestellt wird mit den bunten Farben, mit diesem ganzen Stil, in dem auch Suicide Squad gehalten ist, erinnert stark an diese Japan-Produkte, wo auch so diese Games, die gerade Anita auch sehr kritisiert, wie dieses Lollipop Chainsaw reinfallen. Und das sind immer diese Charaktere, denen es einfach an Persönlichkeit fehlt, die mehr oder weniger... Ja, aber man nimmt sich hier Titel, aber ganz ehrlich, das ist wieder so ein Punkt. Man nimmt sich da Titel raus. Also, Lollipop Chainsaw ist ein fucking Suda51-Game. Der Typ ist alleine schon, das ist, Alter, der macht Sachen absichtlich provokant und vollkommen abgedreht. Und es tut mir leid, du sagst ja auch nicht zu einem Künstler, der sich eine Stange an den Penis klebt und dagegen gegen eine andere Stange klatscht, sagst du ja auch nicht, oh, das ist jetzt aber sexistisch, damit hier machst du aber die Penisse von anderen eifersüchtig oder sowas. Das ist doch, du nimmst hier ein Extrembeispiel von jemandem, der es absichtlich so extrem gestaltet hat. Lollipop Chainsaw ist eine Parodie auf diese ganzen Japano-Spiele, die das ernst meinen. Ja, aber das ist doch ein riesen Kulturunterschied. Weißt du, wenn sie amerikanische Titel, europäische Titel meinen, weil da sind die Werteverhältnisse noch relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Wenn du die hernimmst und sagst, okay, das und das und das und das und das ist jetzt nicht so geil. Okay, kein Thema. Die haben dieselben, ich nenne es mal, ethischen Standards wie wir. Aber wenn du ständig japanische Titel nimmst von japanischen Entwicklern, die eine komplett andere kulturelle Entwicklung haben als wir, egal ob Film oder Videospiele, dann ist es wie... keine Ahnung, mit Spatzen auf Schweine schießen. Das macht keinen Sinn. Du ignorierst einfach, was für einen riesigen Einfluss die japanische Videogame-Branche. Alle diese Titel, viele von diesen Titeln kommen aus Japan und waren auch original japanische Produktion. Und es ist ein großer Anteil davon, der sozusagen die Videogame-Branche auch geprägt hat. Du kannst nicht einfach sagen, das hat keinen Einfluss auf uns, weil wir haben andere Werte. Diese Spiele und diese Sachen, ob das jetzt, wie gesagt, die Bishonen-Männer sind, die da aus Final Fantasy rüberschwappen oder sonstiges oder halt Metal Gear Solid oder whatever, das ist gerade mal egal. Das ist alles Zeug, was sich verkauft, mitunter aus denselben Gründen. Wir sind dieselben Art von Menschen. Und diese Nische der Videogame-Spiele oder diese, was früher ja eine Nerd-Branche war, das ist doch scheißegal, ob das jetzt Superman in seinen Super Tights ist oder ob das aus Japan irgendwelche Charaktere sind, die entsprechend sexualisiert sind. Was ich ja mochte, mein ganzer Punkt war, dass ich die alte Harley Quinn für wesentlich komplexer und für wesentlich anspruchsvoller oder für wesentlich besser gehalten hätte, an Frauen heranzutragen als Charakter, anstatt diese eindimensionale neue Version, die jetzt super gut einschlägt, weil sie eigentlich die ernsthafte Version davon ist, was Lollipop Chainsaw halt parodisiert, was Lollipop Chainsaw sagt, das ist Schwachsinn. Ja, aber du könntest genauso gut ein Conan-Game machen oder eine Conan-Parodie. Ja, aber ändert nichts daran, dass damals die Leute sich aufgepumpt haben, um wie Arnie auszusehen. Ja, aber hast du dir mal aktuelle Iterationen von Harley Quinn in Videospielen angeguckt? Also die Batman Arkham-Reihe oder die Ja, die war auch schon scheiße. Ja, aber im Vergleich zu der, die später in Suicide Squad kam. Also es tut mir leid, wenn ich mir die Comics anschaue zu zum Beispiel, was war es jetzt hier, Injustice, ne? Die den Style von der aktuellen Harley, also zumindest aus New 52 übernommen haben, ne, mitgenommen haben, ja. Da ist sie immer noch ein sehr diffiziler Charakter, der sehr viel Tiefe drin hat, wo eben auch dieser ganze... Ja, das stimmt schon. Aber wie viele Leute haben Injustice gespielt im Vergleich zu den Batman-Games, wo sie dann auch nur der sexy Charakter ist, der ab und zu auftaucht? Ja, weil sie halt, sie ist halt ein Nebencharakter, aber sie ist, weiß Gott, nicht so sexualisiert, wie es in diesem Film dargestellt wird. Weiß das Gott stimmt, nicht so. Aber sie hat trotzdem auch in diesen Batman-Spielen, jetzt nicht in Injustice, aber in den Batman-Spielen ist sie trotzdem, also ich weiß nicht, ich hab die Batman-Spiele nicht alle durchgespielt. Ich weiß nicht, ob es da die Ivy-Dynamik gibt, ja. Das weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall ein Punkt, den viele Leute damals in den 90er Jahren als die Batman-TV-Serie war, die Cartoon-Serie und als dazu auch die Comics kamen, in den 90ern war auch das, wo Harley ihre einzelnen Solo-Serien hatte und da war immer für die Comic-Nerds ein großes Thema, diese Dynamik zwischen Poison Ivy und Harley und das haben sie schon in den Games, haben sie das schon rausgenommen und haben ihr trotzdem ein sexier Outfit gegeben als dieses Harlequin-Ganzkörper Körperding und da ist es dann kein Wunder, wenn die Leute merken, in diesen Videogames trägt sie nicht mehr diesen alten Look, sondern sieht jetzt offener aus, sie hat Ausschnitt, den man sehen kann, nackte Haut, sie hat, man sieht die Pigtails, wie heißt das auf Deutsch, ihre Frisur da, auf jeden Fall sieht man mehr Haut und mehr von ihr und das kommt gut an. Und dann ist es doch kein Wunder, wenn die nächste Inkarnation von ihr dann noch sexistischer und noch mehr... Ja gut, aber guck dir doch mal Batman an, wie der sich über die Jahre gewandelt hat. Einmal hat er nur fucking Spandex mit einem fucking Gürtel an und mittlerweile ist er dazu verkommen, dass er überall nur noch Kevlar alles Mögliche trägt. Also ja, Charaktere wandeln sich und ja, das auch auf verschiedene Art und Weise, aber dazu sagen so, ja okay, die hat jetzt einen anderen, offeneren Style, das ist jetzt... sexistisch. Ja, aber das musst du doch sehen, dass diese zeitliche Entwicklung, wir fangen, wie gesagt, das ist für mich ein Gesamtgesellschaftsbild. Du gehst aus den 80ern raus, du hast dort, hattest du, wie gesagt, noch dieses Bild vom absolut männlichen Mann, der auch so immer diese Superman-Art von Körperbau hatte, während in der Comics-Welt zur gleichen Zeit sah Superman nicht so definiert und nicht so muskulös und nicht so sexualisiert aus, wie er heute aussieht. Und du hast praktisch eine entgegengesetzte Richtung. Die Nerdkultur ist immer, wird jetzt immer mehr für den Mainstream so aufbereitet, dass eben Batman nur noch mit Sixpack, obwohl er eine fucking Rüstung trägt, was halt in echten Filmen doch viel dümmer aussieht, als wenn er gezeichnet ist. Ja, und die Nippel. Und dann hast du da eine zunehmende Sexualisierung von der Art und Weise, wie wer diese Schauspieler sind. Der Batman in der Nolan-Trilogie, wenn die Art und Weise, wie Christian Bale dargestellt ist, ist meiner Meinung nach auch weniger sexy, als sie jetzt den neuen Ben Affleck Batman-Körper darstellen. Und da sind sie ja wieder einen Schritt zurückgegangen. Weniger Kevlar-Armor-Backplate-Shit, sondern einfach nur noch ein fucking Spandex. Ja, aber trotzdem halt in sexy und nicht in Adam West-Style, wo die frühen Anfänge, die alte Superman-Comics. Überprüf mal kurz deine Mikroeinstellung, weil du brichst die ganze Zeit immer wieder so kurzzeitig ab. Komisch. Müsste mal die Empfindlichkeit ein bisschen hochstellen oder so. Nee, aber da musst du aber auch ganz klar gegenzeichnen. Wenn du Adam West nimmst, vergleich einfach mal Körperbuilding-mäßig, wie Adam West aussah. Und ich glaube, zur selben Zeit war doch auch irgendwie, ich glaube, hier Sean Connery als James Bond. Also allein körperbautechnisch haben die zwei sich nicht viel genommen. Einfach diese Extremdefinierung, wie wir es heute vom männlichen Körper haben, gab es halt damals nicht. Also nein, aber es fängt doch damit an, dass du dann ein Ding hast, einen Wolverine, einen Hugh Jackman, der dann spielt. Damit hat es meiner Meinung nach ganz früh begonnen. Und da hat man dann gesehen, okay, dass plötzlich kommen diese Nerd-Sachen auch in anderen Bereichen an, können überschwappen tatsächlich und können auch so, jetzt wo wir angekommen sind bei Riesenfilmen wie Civil War, die halt einfach Milliardengeschäfte sind und das ist halt, ich sehe schon, dass sich die Nerdkultur immer mehr in dieses platte, sexistische entwickelt hat, überdrehte, weil auch die alten Superman-Comics, natürlich hast du ab und zu ein Bild von ihm, wie er halt besonders große Muskeln hat oder so, aber du hast damals das noch viel weniger oder seltener gehabt, dass man immer irgendeine definierte oder super sexy Einstellung von ihm hat, was jetzt mittlerweile in jedem einzelnen Shot ist, in jeder einzelnen Einstellung oder ob im Videospiel oder in den Film, diese Videogame-Kultur hat sich eher in diese negative 80er-Jahre-Richtung entwickelt, während die 80er-Jahre-Richtung immer weiter weggegangen ist, ja. Und das ist, ich sehe da schon. Ich verstehe es halt nicht ganz, weil aus meiner Sicht kritisiert man, also so wie du sagst, diese 80er Filmgeschichten kritisiert man wegen Übersexualisierung und Flachheit. Auf der anderen Seite allerdings soll die komplette Gesellschaft auf einmal sich selbst sexuell erforschen und sexuell offen sein mit allem Möglichen. Ich meine, wir haben, weißt du schon, wenn du in Amerika mal teilweise Werbung aus Deutschland zeigen würdest für, was war's, ich glaube, gegen Scheidenpilz, Duschcreme oder sowas in die Richtung war es, wo eine nackte Frau in der Dusche steht und sich das sich halt einschmiert mit dem Gedöns. Weißt du, da würden die in Amerika haywire gehen deswegen. Und ich verstehe, es ist halt einfach ein konträres Gedankengut. Einerseits sollst du deine Sexualität ausleben dürfen, du sollst dich frei kleiden dürfen, alles Mögliche, aber dasselbe gilt nicht für Videospiele, weil das ist dann übersexualisiert. What the fuck, Alter? Schau dir mal die Schlampen an, die in die Disco gehen. Es ist eine Parallelentwicklung. Ich habe ja mit Absicht gesagt, dass Harleys Charakter und Persönlichkeit auch mit von diesem Ding betroffen war. Es war ja nicht nur so, dass sich nur ihr Äußeres geändert hat, sondern dass sie auch konkret Dinge oder Teile ihrer Persönlichkeit weggelassen haben. Und dann noch dazu zusätzlich den Joker noch mal mehr sexy zu machen, sodass er wie ein relativ attraktiver noch Crime-Boss hätte wirken können, anstatt wie dieser total kaputte, abgewranzte, verrückte Typ. Das allein schon dadurch, dass Heath Ledger dann den Joker plötzlich sexy gemacht hat, das sind alles Sachen. Warte mal, wo hat Heath Ledger bitte den Joker sexy gemacht? Das ist doch auch so ein Grunge-Typ. Guck dir mal Fotos an, wie Heath Ledger normal aussieht. Der sieht doch nicht aus wie weiß ich nicht. Ja, gut, du hast keinen Abs. Ja, also ich bitte dich, wo ist denn Jack Nicholson bitte hässlich? Ja, also. Also wenn du ihn, wenn du ihn zur damaligen Zeit, wo er Joker gespielt hat, mit dem dazu gefressenen Fett, was er für die Rolle haben wollte, weglässt, dann ist wie hieß der Schauspieler jetzt? Jack Nicholson. Dann ist Jack Nicholson alles andere als ein fucking hässlicher Typ, Mann. Der hat einen Grimm. Finde ich schon im Vergleich zu diesen Schönlingen da, das ist. Ja, im Vergleich zum Jared Leto. Definitiv, stimme ich dir zu. Jared Leto sieht aus wie ein Hipster-Gangsterboss mit Rims an den Zähnen und habe fertig. Aber Heath fucking Ledger, Alter, der sah aus wie der übelst abgeranzte Typ, der gerade aus der Gosse gelatscht kommt. Nee, ich finde, der trifft voll den Kurt Cobain-Style. Da gibt's auch Gott, Alter. Das ist aber schon, die Generation, die sowas sexy findet, ist aber schon lange weg. Nee, das ist einfach ein Männertyp. Das ist wie der Sänger von Oasis oder wie, weiß ich nicht, heutzutage, was weiß ich, das ist auch für die Tokyo Hotel Fans. Ja, das ist alles, das ist einfach ein Männertyp, der sich sexy durchzieht. Während Jack Nicholson war einfach nur, der hat ein markantes Gesicht. Das ist so, wie wenn du sagst, dass Bruce Willis sexualisiert sozusagen war. Ja, das ist natürlich, war gibt es ja auch Frauen. In seinen Stirb langsam Filmen definitiv, vor allen Dingen im ersten. Ja. Es gibt Frauen, die dann da drauf stehen, aber das ist gleichzeitig nicht unbedingt die Zielgruppe an Frauen von der Altersgruppe her, die dann sich Suicide Squad oder die entsprechenden Videospiele oder sowas gibt. Ja, das sind ja keine 30-jährigen Frauen, von denen wir reden, sondern das sind meistens eher jüngere. Ja, aber ich habe halt das Problem damit, dass und das auch mit Filmen, dass durch diese Generalmeinung. Weil ich meine, früher in den 60ern, 70ern hast du ja zum Beispiel den Quotenschwarzen gehabt. Ich meine, der Ausdruck kommt ja nicht von ungefähr. Und das sind so Probleme, auf die Creator einfach stoßen, weil sie dann diverse Agendas einfach nachgehen müssen, weil entweder das Studio oder die Gesellschaft ihnen das vorschreibt. Und da sitze ich halt da, gerade bei Videospielen, dem neuesten Medium, was wir für uns fucking nochmal haben, da sollten diese Restriktionen nicht gelten. Wenn ein Spielcreator da sitzt und sich sagt, hey, geil, ich will die Schlampe jetzt so geil haben, dass jeder 14-Jährige so einen Megaständer bekommt, weil ich das geil finde, dann soll er die Freiheit haben, das machen zu dürfen. Und nicht, weil, ja, gut, das ist ja dann jetzt eine Übersexualisierung, weil, ja, wenn du ein Sensibelchen bist, dann geh fucking nach Hause. Ein Creator, der sich für solche Sachen entscheidet, muss aber Gründe dafür nennen. Er muss in diesem Spiel oder er muss, das ist ja auch ein großer Teil der Kritik, die Feministinnen äußern, dass natürlich gibt es einen grundsätzlichen Widerspruch, dass sich Frauen kleiden können, wie sie wollen, aber dass sie dann nicht so dargestellt werden dürfen als Sexualobjekte, weil es gibt nun mal die meisten Frauen, die man so im echten Leben kennt, die wollen auch hübsch aussehen, die tragen Make-up auf, die wollen sich selber im Spiegel geil finden und das ist dann muss aber auch, verstehst du, dann muss der Charakter halt so dargestellt sein, warum ist das so? Wenn du dir jetzt zum Beispiel so dieses, dein Nier Nier Automata, wollte ich gerade auch nochmal ansprechen. Why? Also, verstehst du, macht das jetzt in dem Spiel irgendwas aus, ob da jetzt halt die Panty-Shots drin sind oder nicht? Das ist natürlich ein stilistisches Mittel, weil was das Ganze ein bisschen auflockern soll und was es ein bisschen fetziger machen soll und so. Aber dann wäre es doch ganz cool, wenn der Charakter oder wenn es halt irgendwie eine Art von, weiß ich nicht, wenn es Gründe dafür gäbe. Bei Conan gibt es Gründe dafür, dass er halt so rumläuft, wie er rumläuft. Aber bei diesen Sachen muss man halt echt sagen, der einzige Grund, der einem einfällt, ist halt, um halt den 14-Jährigen wichsen zu lassen. Ja, und ist das ein schlechter Grund? Ich meine, man muss doch mal die Sau bei den Eiern packen. Es ist doch ganz einfach so. Du lebst in der Realität. Ich bin ja ganz ehrlich, ich laufe draußen rum und ich sehe genug Menschen, die für mich persönlich nicht attraktiv sind. Sehe ich zu Genüge, sieht jeder, wenn er rausgeht, zu Genüge, weil einfach dieses Bild, was es sowohl im Fernsehen als auch in Filmen und auch in Videospielen gibt, ja, so sehen halt vielleicht gerade mal 1% aller Menschen aus, sowohl Männlein wie Weiblein. Ja, ich hätte auch gerne einen Waschbrettbauch wie, keine Ahnung, Geralt von Riva, fände ich super, ja, muss ich aber halt mal was dafür tun, ne? Und bei Nier Automata, ich meine, man muss sich's doch nur mal überlegen, du bist ein Spieler, der da eine Frau spielt. So, soll die Frau jetzt aussehen wie jede andere normale Durchschnittsfrau, die du auf der Straße triffst? Fucking nein, weil du die schon jeden Tag auf der fucking Arbeit oder auf dem fucking Weg zur Arbeit oder in der Uni siehst. Du willst da ja, doch was Geiles sehen. Diesen Anspruch hast du doch genauso auch auf die Männer. Und bei den Männern musst du sagen, dass halt zum Beispiel bei die Männer, die wir vorher genannt haben, wenn du jetzt sagst Snake, ja, Snake hat seine Gründe, warum er diese Sachen, genauso wie Sam Fisher, das sind alles Sachen, die in die Story eingebunden sind, weswegen dich als männlicher Spieler es auch überhaupt nicht stört, dass man die Ärsche sieht von denen. Während wenn du als Frau dann diese anderen Spiele spielst, die eindeutig so von diesem Japan-Stil, so Hauptsache Panty-Shot, no matter what, ist halt das schon ablenken und du darfst auch nicht vergessen, dass halt nicht jeder denkt so wie du und ich und sind so, was weiß ich, so selbstbewusst. Es gibt genauso die Frau, die sich davon dann beeinflussen lässt und denkt, dass das einfach dazugehört. Ja gut, das macht die Frau dann aber auch, wenn sie, keine Ahnung, wenn sie rausgeht und in ein Schaufenster von einer scheiß Damenboutique schaut und da die wunderschönen Frauen sieht. Oder wenn sie einfach nur auf der Straße rumläuft und da die geilen Bitches sieht, da rennt sie auch nicht zu den geilen Bitches hin und haut ihnen erstmal einen auf die Fresse, damit sie nicht mehr so hübsch sind. Nein, aber das ist ja kein exklusives Problem für Videospiele. Das behauptet ja auch niemand, sondern dass es einfach nur ein allgemeines Ding ist, wo man zumindest, ich glaube auch einer der Gründe, warum es dann diese Branchen abkriegen ist, weil man jahrelang probiert hat, der Modebranche beizubringen, das nicht so zu handhaben und sie hat sich nicht verändert. Und dann hofft man doch wenigstens, dass bei den Nerds oder bei diesen Leuten, die ja eigentlich meistens eher in die intellektuelle Richtung gehen, dann hofft man doch wenigstens, dass die nicht da so drauf sind. Aber du bestätigst ja mehr oder weniger, dass es für dich wichtig ist, wobei du es eigentlich nicht bestätigst. Guck mal, wenn du für dich in Wahrheit ist es doch so, dass du kein Problem damit hättest, wenn bei Nier jetzt der Hauptcharakter auch eher so angezogen wäre wie die bei Horizon. Nee, überhaupt nicht. Ja, aber warum verfechtest du dann den Standpunkt, dass es unbedingt so sein muss, dass der Künstler diese Freiheit hat, um da halt einfach Panty-Shots reinzuhauen, naja, ohne dass man es kritisieren darf? Nee, ich sag ja nicht, dass es ohne Kritik sein darf, nur die Form der Kritik ist halt immer das, was mich so ankotzt. Weil ich persönlich sage, wenn du Kritik äußerst, dann also vor allen Dingen im Bezug auf Videospiele, dann nimm erstmal die ganzen anderen alten Medien, die schon seit ewig und 13 Tagen existieren, und versuch die mal erst auf den aktuellen Stand zu bringen. Und vor allen Dingen, immer wenn es um dieses, ja, Frauen sind hochsexualisiert geht, da kriege ich halt den Brechreiz hoch 15, aus dem schon gerade genannten Grund. Lass mal eine Frau, die sitzt jetzt hier zu Hause, spielt Nier Automata, fühlt sich deswegen schlecht, weil die Frau da so sexy aussieht. Doof. Okay, dann geht sie aber raus in die Realität. Und lass es meinetwegen sogar eine Cosplayerin sein. So, die geht dann auf eine Cosplay-Convention, wo eine rumläuft, die im Nier Automata-Kostüm rumrennt und die sieht super sexy darin aus. Was macht sie denn dann? Geht sie zu der hin und verprügelt sie? Nein! Sie lässt sie einfach in Ruhe. Das ist ja auch so ein Thema, dass du halt Cosplay nur mit einem bestimmten Körpertyp machen kannst. Solltest. Können tust du es mit jedem Körper. Ja, aber das ist ja genau das Problem, dass man dann dabei hat, dass du auf der einen Seite kämpfst du für die Rechte, dass es nicht kein Verbrechen sein sollte, super sexy im Cosplay rumzulaufen, hast aber ein Problem mit den fetten Cosplayern. Verstehst du, dass das ein moralisches Problem darstellt? Nein, ich sage nicht, super sexy ist okay, fett und hässlich lass mal stecken. Was ich bei Cosplays sage ist, schau dir an, wie du aussiehst, und dann such dir etwas, was cosplay-technisch zu dir passt und versuche dich nicht in etwas reinzuzwängen, was du nicht symbolisieren kannst. Das ist ein gigantischer Unterschied zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil ich zum Beispiel als Schokomensch, ich könnte nicht zum Beispiel nicht 9S, also auch aus Nier Automata, dieser kleine Junge, der mit dem weiblichen Hauptcharakter rumläuft, könnte ich nicht symbolisieren. Also zumindest nicht ernsthaft. Ich könnte auch nicht, keine Ahnung. Nein, aber du könntest, Du könntest, wenn du, was ist denn das Problem damit, wenn du einen schwarzen Cosplayer hast, der Spike von Cowboy Bebop macht oder Vash von Trigun? Du hast dann trotzdem einfach nur einen eigenen Charakter geschaffen oder du findest den Charakter cool und dann zu sagen, ah ja, du darfst das aber nicht machen, weil du schwarz bist, ist halt schon kacke. Nein, du solltest nicht. Weil, also, warum? Du kannst doch von der Persönlichkeit, du kannst doch die Moves von den Leuten, du kannst doch schauspielerisch das Ganze top machen und dann bist du halt einfach ein schwarzer Spike. Ja, aber ich verstehe das Problem nicht. Ja, aber es gibt ja in dem schau, was ich sage, wenn du einen spezifischen, warte mal, ich mach's andersrum. Ich kenne eine Cosplayerin, so, die ist auch mehr proper. So, was macht die Frau? Setzt sie sich hin und sie hat ein Cosplay aus der Avatar-Serie gemacht. So, was hat die Frau gemacht? Hat sie sich hingesetzt und hat gesagt, ja, ich mache jetzt die blinde Toph oder ich mache jetzt die Korra oder ich mache irgendeine andere Haupt-Main-Schlampe aus dem Avatar-Universum? Nein, hat sie nicht. Was hat sie gemacht? Sie hat sich ein Erdbändiger-Kostüm gemacht und war halt einer von 10 Millionen Erdbändigern. Das Cosplay war super, obwohl sie ja ein bisschen properer war, aber sie stammte aus dem Universum, super geil. Und genauso erwarte ich dann auch von einem Schwarzen, der sagt so, ja, ich finde Dragon Ball voll super, ja okay, ich sehe jetzt Goku nicht ähnlich, Krillin bin ich zu groß dafür, Bibabo, na gut, ich kann ja irgendeinen XY-Kämpfer mit ein paar Tropes von irgendwie oder so einen ehemaligen Schüler von Dings machen, aber versuche nicht, man sollte nicht versuchen, einen Charakter zu imitieren, den man nicht mal im Entferntesten ähnlich sieht. Ich könnte auch keinen Ingo cosplayen. Gott, endlich ist das vorbei.